Viertens, mit welchen Mitteln und Methoden versucht der Jude, die Herrschaft über die Völker zu erlangen? Erstens, er beherrscht die Völker mit Hilfe seiner politischen Ideen geistig. Als Angehöriger des auserwählten Volkes, das der Menschheit sogar eine Religion inspirierte, fiel es ihm auch nicht schwer, in allen Völkern Eingang zu finden. Er hebt seine Wirtsvölker von ihrer völkischen Lebensbasis ab, indem er sie mit seinen politischen Ideen betört. Liberalismus mit der Parole von der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und der Menschheitsverbrüderung. Marxismus, Bolschewismus mit der Parole durch die Weltrevolution zum klassenlosen Proletarier-Weltstaat. Der Jude ist der Träger der individualistisch-materialistischen Ideenwelt. Zweitens, er greift nach den wirtschaftlichen Schlüsselstellungen und sucht in den Besitz der Weltwirtschaft zu kommen. Produktions- und Verbrauchslenkung der ganzen Welt sollen in seiner Hand liegen, damit jedes Volk von ihm abhängig ist. Drittens, seine starke kapitalistische Position und seine wirtschaftliche Vormachtstellung ermöglichen ihm die politische Beherrschung und Lenkung der Gastvölker. Viertens, durch Beherrschung von Presse, Rundfunk, Film, Theater und Schrifttum und aller sonstigen Kultureinrichtungen zerstört er jedes Volkstum und bereitet die geistig-seelischen Voraussetzungen für seine internationalen Ziele vor. Fünftens, seine Kampforganisationen sind die politischen Parteien, insbesondere aber die Freimaurerei, mit der er getarnt und unbemerkt im höchsten Maße Einfluss auf die politischen Geschehnisse erhält. Fünftens, warum bekämpft uns das Judentum? Weil sich das Deutschland Adolf Hitlers nicht unter eine jüdische Weltordnung stellen will. Das nationalsozialistische Deutschland steht dem Weltherrschaftsstreben des Judentums im Wege. Es trat der jüdischen Ausbeutung der europäischen Völker entgegen und zerschlug damit in Europa die jüdische Vorherrschaft. Das ist der Grund, warum uns das Judentum mit tödlichem Hass verfolgt und uns den Kampf auf Leben und Tod angesagt hat. Der Jude ist der Gegenpol des nordischen Menschen, der Erzfeind jedes freien Volkes überhaupt. Dem ordnenden und werteschaffenden Führungsprinzip des Germanentums setzt der Jude das händlerische Machtprinzip entgegen. Der schöpferisch aufbauenden Weltanschauung des Nationalsozialismus mit ihrer idealistischen Zielsetzung steht im Bolschewismus und im Liberalismus der angelsächsischen Demokratien die jüdische Weltanschauung des Materialismus und Individualismus gegenüber. Dieser Krieg, in seiner letzten Tiefe gesehen, ist der jüdische Weltkampf gegen die Befreiung der arischen Menschheit aus der geistigen und materiellen Hörigkeit Alljudas, während er auf der Seite Deutschlands zum Kampf um die Befreiung und Erhaltung der Menschheit gegen alle Versuche einer jüdischen Weltherrschaft geworden ist. Als solcher muss er in seiner letzten Grundsätzlichkeit kristallklar in unser geschichtliches Bewusstsein treten, und zwar nicht nur als der kriegerische Zusammenprall zweier in voller Ausschließlichkeit sich gegenüberstehenden Welten an sich, sondern als der kriegerische Endkampf eines überzeitlichen Ringens, in dem von der Welt die Entscheidung abgefordert wird zwischen einer seit Jahrtausenden angestrebten jüdischen Weltherrschaft und dem schöpferischen Leben der arischen Rasse in Gegenwart und Zukunft. Rudolf Jordan vom Sinn dieses Krieges. Europa steht im Kraftfeld verschiedener imperialistischer Weltmächte. England, US-Amerika und die Sowjetunion. Es ist von Gefahren bedroht wie nie zuvor. Wenn wir uns noch einmal die Frage vorlegen, worauf dieses imperialistische Streben nach Weltherrschaft zurückgeht, dann finden wir überall die gleiche treibende Kraft, das Judentum, das unter der Maske des puritanisch-liberalistischen England, des demokratisch-freiheitlichen Amerika oder unter der Larve der bolschewistischen Weltbeglückung seine alttestamentlichen Verheißungen realisieren will. In unserem Ringen ist es belanglos, ob Stalin seine Genossen Roosevelt und Churchill vor den Wagen seiner bolschewistischen Politik spannt oder ob Roosevelt und Churchill die Sowjetunion in den Dienst ihrer jüdisch-plutokratischen Bestrebungen stellen. Für uns gibt es nur eine Entscheidung: Kampf dem Bolschewismus und Kampf den Plutokratien. Unser Sieg über beide bedeutet die Vernichtung des Judentums und damit die Befriedigung der Völker und Sicherung einer neuen Weltordnung. Sechstens, was ist die Freimaurerei und wessen Instrument ist sie? Die Freimaurerei ist ein internationaler Bund mit geheimer oberster Führung, der nach außen das Streben nach hohen Menschheitszielen zur Schau trägt. In Wirklichkeit ist er aber ein Geheimorden, mit Hilfe dessen das Judentum die Weltpolitik entscheidend beeinflusst. Als sichtbare Organisation ist die Freimaurerei aus der mittelalterlichen Vereinigung der Steinmetzen und deren Bauhütten hervorgegangen. Die Mitglieder nannten sich Brüder, übten bei der Aufnahme einen einfachen Ritus und verpflichteten sich zu einem sittlichen Lebenswandel. Um sich beim stetigen Wandern auch in der Ferne zu erkennen, hatten sie geheime Merkmale, Zeichen, Griff, Wort und einige Fragen und Antworten. Diese alte Werkmaurerei blühte nicht nur in Deutschland, sondern auch in England und Schottland. Unter Zugrundelegung der Symbole und Gebräuche der Werkmaurerei bildete sich in London unter dem Zeichen der damals vorhandenen freigeistigen Bestrebungen im Jahre 1717 ein Bund, der sich die Kunst des winkelrechten Bauens an der Vervollkommnung des eigenen Ichs und der gesamten Menschheit zum Ziele seiner Bestrebungen und seiner Tätigkeit setzte. Er nannte sich Bund der Freimaurer, englisch Loge. Der Freimaurerbund ist gemäß des späteren Konstitutionsbeschlusses eine von allen trennenden Schranken des Ranges, Standes, der Nationalität, Farbe und Rasse, der religiösen und politischen Anschauung freien Verbrüderung. Man kämpfte für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aller Menschen, also für eine allgemeine Menschheitsverbrüderung. Die Antipathie gegen die religiöse Intoleranz und die philosophische Aufklärung waren der Freimaurerei günstig und so fiel der freimaurerische Gedanke von der Menschheitsverbrüderung auf fruchtbaren Boden. Bald nach der Gründung entstanden in fast allen Ländern der Welt Freimaurerlogen, Madrid 1728, Philadelphia 1730, Paris 1732, Hamburg 1737.